Kaserne vor dem großen Tor. Stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wieder sehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, die einzigmalig. Ist es Ihnen aufgefallen, dass Sie dieses Lied schon lange nicht gehört haben? Warum wohl? Vielleicht deshalb, weil Lalla Andersen in Konzentrationslager ist? Wie immer dem sei, die Worte des Liedes sind heute nicht mehr aktuell. Wie würden sie lauten, wenn Lilli Marleen ihrem Soldaten heute einen Brief schriebe? Heute an dich schreiben, mir ist das Herz so schwer. Ich muss zu Hause bleiben und lieb dich doch so sehr. Sag, du tust nur deine Pflicht, doch trösten kann ich das ja nicht. Ich war dann der Laterne, deine Lilli Marleen. Was ich still hier leide, weiß nur der Mond und ich. Ein Schien auf uns beide, nun scheint er nur auf mich. Mein Herz tut mir so bitter weh, wenn ich an der Laterne steh, mit meinem eigenen Schatten, deine Lilli Marleen. Vielleicht fällst du in Russland, vielleicht in Afrika, doch irgendwo da fällst du, so wild dein Führer, ja. Und wenn wir doch uns wiedersehen, wo möge die Laterne stehen, in einem anderen Deutschland, deine Lilli Marleen. Der Führer ist ein Schinder, das sehen wir hier genau. Zu Waisen macht er Kinder, zur Witwe jede Frau. Und wer an allem schuld ist, den will ich an der Laterne sehen. Hängt ihn an die Laterne, deine Lilli Marleen.